Willst du nun den zweiten Bogen von »Ist die Frau ein Mensch?« übersetzen? Wenn du willst, nimm sofort den Text, Federn und Papier. Dies alles wird gratis geliefert. Und nimm 3 Rubel. Da ich für die ganze Übersetzung für den ersten und zweiten Bogen Vorschuss bekommen habe, so kommen auf diesen Teil 3 Rubel Vorschuss. Und wenn du mit dem Bogen fertig bist, erhältst du noch 3 Rubel. Ja, noch eins. Bitte sieh es nicht etwa als eine Gefälligkeit meinerseits an. Im Gegenteil. Als du eintratest, dachte ich gleich, wie nützlich du mir sein könntest. Erstens bin ich in der Orthographie öfters unsicher und zweitens bin ich im Deutschen schwach, so dass ich das meiste selbst hinzudichte und mich bloß damit tröste, dass es dadurch besser wird. Aber wer weiß, vielleicht wird es nicht besser, sondern schlechter. Willst du es mitnehmen oder nicht? Raskolnikow nahm schweigend die Blätter des deutschen Artikels, steckte die 3 Rubel ein und ging ohne ein Wort zu sagen hinaus. Rasumichin blickte ihm erstaunt nach. Als Raskolnikow aber schon ein Stück gegangen war, kehrte er plötzlich um, ging wieder zu Rasumichin hinauf, legte die Blätter und die 3 Rubel zurück auf den Tisch und ging wieder schweigend von dannen. »Bist du etwa fiebertoll?« schrie ihn Rasumichin, der schließlich wütend wurde, an. »Warum führst du hier eine Komödie auf? Hast sogar mich konfus gemacht. Weshalb bist du denn hergekommen zum Teufel?« »Ich brauche keine Übersetzung«, murmelte Raskolnikow, schon die Treppe hinabsteigend. »Ja, was brauchst du denn sonst zum Teufel?« rief ihm von oben Rasumichin noch nach. Jener ging jedoch schweigend weiter die Treppe hinab. »He, du! Wo wohnst du jetzt?« Es erfolgte keine Antwort. »Na, so hol dich doch der Teufel!« Raskolnikow war schon auf der Straße angelangt. Auf der Nikolaibrücke passierte es ihm, dass er infolge eines für ihn sehr unangenehmen Zwischenfalles wieder zu voller Besinnung kam. Der Kutscher einer Privatequipage hatte ihm einen starken Peitschenhieb über den Rücken versetzt, weil er beinahe unter die Pferde geraten war, obwohl jener ihn einige Male angerufen hatte. Der Peitschenhieb rief einen solchen Jähzorn in ihm hervor, dass er, der vom Schlage bis ans Geländer taumelte, es war unklar, warum er in der Mitte der Brücke auf dem Fahrweg ging, mit den Zähnen knirschte vor Wut. Ringsum wurde natürlich gelacht. »Geschieht ihm ganz recht? Ist wohl irgend so ein Strolch?« »Selbstverständlich, stellt sich betrunken, kriecht absichtlich unter die Räder und unser einer muss es dann verantworten. Davon leben sie ja, diese Strolche, damit verdienen sie!« Während er noch am Geländer stand und sich den Rücken reibend, sinnlos und wütend der davonfahrenden Equipage nachschaute, fühlte er, dass ihm jemand Geld in die Hand drückte. Er blickte auf. Es war eine ältliche Kaufmannsfrau mit einem Kopftuch und neben ihr ein junges Mädchen mit Hut und einem grünen Sonnenschirm, wahrscheinlich die Tochter.